Willkommen bei Blickkontakt, dem Programmkino-Podcast. Ich bin Alex. Und ich bin Flemming. Und wer bist du? Ich bin Oliver. Hallo Oliver. Willkommen Oliver, willkommen Zuhörer. Ja, willkommen zurück. Wir müssen uns erstmal entschuldigen, bevor wir richtig loslegen, ne, dafür, dass wir überraschenderweise letzte Woche nicht am Start waren. Das hatte krankheitsbedingte Gründe. Ja, ich bin schuld, ich geb's zu. Ja. Ich hatte einen kleinen Rückfall und bin die gesamte letzte Woche nochmal ausgefallen. Ja, aber dafür sind wir jetzt verstärkt wieder da. Wieder Phönix aus der Asche sozusagen. Ja, sozusagen. Und wir sind zu dritt. Genau. Das meinte ich mit verstärkt. ich bin der Neue. Als Gast. Super. Ja, wir haben auch jetzt, dadurch, dass wir letzte Woche nicht haben, haben wir viel zu besprechen heute, ne? Viele Filme. Das wird ein volles Programm. Und ja. Deswegen sollten wir direkt loslegen. Ja, fangen wir am Anfang an. Lady Chatterley. Den ich leider nicht gesehen habe. Ich habe den aber zu Hause auf DVD rumliegen. Allerdings haben die mir die 128-Minuten-Fassung geschickt. Müsste man kurz sagen, der Film ist also im Kino 168 Minuten lang. Ja, also entgegen, ich habe ja erst gedacht, das wäre nichts für mich, aber ich war überrascht festzustellen, dass das gar nicht stimmte. Also ich fand den wirklich gut. Wie fandst du ihn? Ja, mir hat ja auch ziemlich gut gefallen. Wobei ich nicht so skeptisch war vorher. Also ich war sehr skeptisch vorher. Ich habe gedacht, oh. Und ich habe auch nichts gegen lange Filme einzuwenden. Also naja, nee. Aber ich fand schon 168 Minuten, das hat mich schon ein bisschen abgeschreckt. Aber es waren, die Zeit war sinnvoll genutzt. Doch, muss ich sagen. Obwohl gar nicht so viel in dem Film passiert ist. Naja, echt nichts. Ja, die Charaktere wurden eben sehr langsam entwickelt und wurden nichts schnell runtergebrochen. Also, dadurch waren sie auch nachvollziehbar. Genau. Also das fand ich wirklich, dass die Charaktere, also vielleicht sollten wir kurz erzählen, worum es geht. Ja. Also es geht um eine Frau, die dadurch, dass ihr Mann versehrt aus dem Krieg zurückgekommen ist und im Rollstuhl sitzt, nicht mehr, wie sagt man, nicht mehr genug Aufmerksamkeit bekommt und dadurch irgendwie depressiv wird auch und dann lange Spaziergänge macht und sich dabei mit dem Wildhüter anfreundet ist das falsche Wort, ne? Wie würde man sagen? Eine Liaison beginnt. Ja, erst anfreundet. Erst anfreundet und dann nach und nach so lange eine Beziehung. Genau, eine Beziehung mit ihm sich aufbaut. Genau, ja. Und das ist halt, das wird sehr ausführlich geschildert und dadurch bekommen die Figuren halt, wie du schon gesagt hast, viel Platz. Ne? Ja, sehr viel Tiefe und diese Beziehung zwischen ihrem richtigen Mann, die ist ziemlich kühl und man merkt, wie sie versucht, da aus diesem Eheleben auszubrechen und man kann dem auch nachvollziehen. Also es ist nicht so, dass sie wie ein dahergelaufene Frau sich den nächstbesten sofort schnappt. Das ist überhaupt nicht der Fall. Also, nee, das stimmt. Also man kann ihr Empfinden gut nachempfinden. Aber ich finde, man kann auch die beiden Männer gut verstehen. Ja. Also den Wildhüter, der da alleine im Wald leben will und dann bricht sie in sein Leben ein und verändert das. Er ist nicht direkt positiv aufgenommen. Das stimmt. Also ich finde, das kann man gut nachvollziehen, auch warum er in den Wald geht und so. Und auf der anderen Seite aber ja auch den Colonel Chatterley, der dann im Rollstuhl sitzt und letztendlich irgendwie mit sich selber so hadert, dass er andere Menschen nicht mehr an sich ranlassen kann. Ich finde, auch das kann man generell haben die beiden Ehepartner auch nicht viele Gemeinsamkeiten, nee, das so stimmt. Scheint es. Das stimmt, ja. Also vor allem eine Szene, als der wirkliche Mann dann auch mit in die Natur gegangen ist, merkte man, dass wegen seiner Behinderung er immer gehindert ist, in die Natur zu gehen, aber auch selbst hat er nicht diese Erfahrung. Ja, er ist der Fortschrittsmensch, der Maschinenmensch. Der Stadtmensch. Genau. Der Industrielle. Was man ja auch an seinem motorisierten Rollstuhl in dieser Szene für dich anspielst. Das hat schon was von Steampunk. Stimmt. Wo du gerade Natur sagst, das finde ich auch noch ein Aspekt, den wir unbedingt jetzt benennen sollten. Also, dass der Film wirklich viel mit Natur. Ja, die Naturaufnahmen waren ziemlich intensiv und lange. Also, der Film wirkte vor allem das Grün, wirkte sehr grün. Ja, die Bäume, die Blumen, alles war im Fokus mal gerückt. Ja, ich habe vor allem eine Einstellung noch so vor Augen jetzt. Von so, wo einmal der Himmel gefilmt wird und dann so ein Raubvogel da lang fliegt. Das fand ich auch ganz eindringlich. Weil wie oft guckt man sich schon so einen Raubvogel so in Ruhe an? Und das fand ich wirklich ganz, also er hat dem viel Zeit gelassen. Ohne wirklich langweilig zu wirken. Das stimmt. Also er war langatmig, aber nicht langweilig. Ja, es kommt natürlich auch auf den Zuschauer an, was man erwartet. Also klar. Mit der Aufmerksamkeitsspanne von manchen anderen ist das natürlich ein schwieriges. Stimmt, aber wer generell Liebhaber von diesen Büchern oder von dem Roman ist, von diesen Frauenromanen. Wobei das ist ja kein typischer Frauenroman. Ne? Also er ist Das war ein Skandalbuch. Ja, eben, es war ein Skandalbuch. Weil es so anzüglich war, aber sonst von dem Charakterdesign wirkte es schon so ähnlich wie Madame Bovary oder Effie Briest. Das stimmt schon, das stimmt. Und auch vom Aufbau, von diesem langatmigen Aufbau. Wir hatten aber ja in der letzten Folge gesprochen, darüber, dass der ja, weil er so kontrovers diskutiert wurde und auch lange ja Teile des Romans überhaupt nicht veröffentlicht werden durften. In einigen Ländern ein bisschen die 60er Jahre, meine ich. Ja, ich glaube sogar in Großbritannien, wo er hier herkommt. Mhm. Ja, und da hatte ich auch, wo wir gerade über Erwartungen reden, ich hatte den Film direkter erwartet, um es mal so auszudrücken. Und mir hat sehr gefallen, wie eindringlich der letztendlich war und wie wenig Haut zu sehen war. Dennoch waren die Szenen intensiv gestaltet, intensiv aber die waren nicht anzüglich gestaltet oder voyeuristisch eigentlich. Das stimmt. Sondern eine sehr intensive Beziehung hat man einfach deutlich bekommen. Und du sagst, diesen Voyeurismus-Aspekt, der fehlt halt völlig. Der wird völlig umgangen, dadurch, dass die Bilder so dezent sind. Und so unkonventionell im Gegensatz zu anderen Liebesszenen sonst aus Hollywood-Filmen, wo es entweder überhaupt nichts gezeigt wird oder eben extrem gezeigt wird. Also. Und auch wahrscheinlich anders als andere Verfilmungen des gleichen Romans. Davon gibt es ja noch mehrere Verfilmungen im anderen Milieu. Leider wird der Name ja auch oft mit diesen Verfilmungen schon direkt sofort assoziiert. Davon kenne ich sogar zwei, drei, aber... Ja, darüber kannst du jetzt vielleicht dein Erlebnis jetzt mal oder in einer anderen Folge. Ja, ich weiß nicht, ob wir das jetzt so ausbreiten müssen. Okay. Das sagt nur so viel. Ich hatte das Glück, zu einer Zeit meinen ersten eigenen Fernseher zu bekommen, als auf Sat.1 und RTL noch die ganzen Reißer rauf und runter liefen. Jetzt laufen wir auf Kabel 1. Ja, aber es ist nicht mehr das gleiche wie in den guten alten Zeiten. Okay. Ja, also klingt auf jeden Fall super spannend. Also ich bringe es einfach nicht über mich, mir diesen zusammengekürzten Kram da anzuschauen, aber vielleicht bekomme ich den Film nochmal irgendwann wenigstens in der Kinofassung zu sehen. Ja, worauf ich noch auf einen Aspekt möchte ich noch eingehen, weil wir auf diesen Aspekt ja immer wieder eingehen. Wir haben ihn wieder mit Untertiteln gesehen. Ja. Und diesmal hat mich die Untertitel nicht gestört, weil der Film dunkel war und die Untertitel hell, also dass sie einem ins Auge gehauen hätten. Sondern diesmal haben sie mich gestört, weil da eine riesen Sprachverwirrung für mich drin war. Also ich habe Deutsch gelesen, Französisch gehört und das Sujet war in Britannien angesiedelt. Also es war völlig, völlig wirr. Mhm. Gerade in den Szenen, wo es wirklich um britische Geflogenheiten geht. So wie zum Beispiel gleich die erste Szene, wo ein uniformierter Kamerad des Ehemanns von Lady Chatterley drin ist, der eine britische Uniform trägt. Und das hat mich völlig verwirrt. Ja, das kann schon ziemlich entfremden. Ja, das hatte einen ziemlichen... Das bringt mich darauf, dass wir darüber nochmal am Ende der Show reden können, weil wir nämlich einen Leserbrief erhalten haben. Juhu. Foreshadowing. Super. Und das könnten wir nochmal aufgreifen gleich. Ja. War das im nächsten Film? Ja, würde ich sagen. Ja, jetzt kann ich auch wieder mit einsteigen. Nächster Film, Hitchcocks Rope. Cocktail für eine Leiche. Lange Rope. Wobei der deutsche Titel auch... Das ist ein schöner, akzeptabler Titel. Besser als der deutsche Titel vom Theaterstück Party für eine Leiche. Da finde ich Cocktail für eine Leiche schon... Obwohl die keine Cocktails trinken. Also wenn man sich den Film nochmal jetzt Revue passieren lässt, sind Cocktails in diesem Film nicht dabei. Champagner für eine Leiche. Champagner für eine Leiche wäre richtig. Klingt einfach nicht so schön. Cocktail für eine Leiche lässt aber auch schon den Galgenhumor anklingen, finde ich. Ja. Ist noch nicht ganz so plump wie Party für eine Leiche. Es ist ein Cocktail-Empfang, sowas, eine Art von Cocktails. Es ist, okay, ist eigentlich merkwürdig. Gut, aber. Kommen wir zum Film selbst und nicht nur zu seinem Titel. Genau. Mhm. Genau. Vielleicht, bevor wir auf den Film eingehen, kommen wir vielleicht mal kurz zur Vorführung. Der Film ist ja im falschen Bildformat gezeigt worden. Leider, ja. Wo das Kino aber nichts für konnte. Also jedenfalls nicht mehr als jedes andere Kino, das versucht hätte, den zu zeigen. Also ich nehme an, die haben den Film damals von seinem Ursprungsformat von... ungefähr 4:3, also 1,37:1 wird das gewesen sein. Wahrscheinlich auf 1,66:1 oder... Du wärst zu speziell. Naja, also halt den 4:3-Film in einen schon damals eigentlich unüblichen Format gebracht haben, um irgendwie grob auf 16:9 zu kommen während der Vorführung. Und das Kino hatte halt nicht mehr die technischen Voraussetzungen, um den entsprechend zu zeigen. Deswegen wurde noch mehr abgeschnitten. Also es waren oben und unten fehlte was. Das ist so eigentlich das, was jetzt als Quintessenz rauskommt. Ja, nachdem wir Bescheid gesagt haben, wurde ja das Bild ein bisschen runtergezogen. Dass nur unten was fehlte. Ja, damit die Köpfe noch... Das stört nicht so doll. So die Köpfe wurden leicht abgeschnitten. Ja, ja. Das ist bei Hitchcock-Filmen, habe ich ja schon andere Erfahrungen mitgemacht. Also, das ist nicht so schön, wenn die Köpfe fast komplett fehlen. Und zwar auf DVD. Also da merkte man, dass der DVD-Anbieter auch nicht richtig gearbeitet hat. Und das ist natürlich dann sehr schade. Okay, ja. Ja, gut, das war schade, aber ansonsten war die Kopie ja noch leidlich okay. Ne? Ja, ich fand sowieso schön, dass wir überhaupt Hitchcock auf Kopie zeigen konnten. Die neuere Synchronfassung aus den 80ern. Ich habe nochmal näher nachgelesen. Gibt ja zwei Synchros, ne? Eine aus den 60ern zur Erstaufführung. Und die war wohl lange Zeit verschollen. Ich habe nämlich gelesen, dass sie in den 80ern halt nicht mehr aufgefunden werden konnte und die deswegen eine neue Synchro gemacht haben. Aber 2010 oder so hat dann so ein Pay-TV-Sender die alte Synchro wiedergefunden und den Film dann so gezeigt. Ja, aber es ist die bekannte Synchro, welche wir gesehen haben. Und auf DVD ist auch nur diese Synchro zu hören. Es ist auch James Stewart mit der richtigen Stimme. Und also ich kenne auch die richtige Stimme ist die Stimme von James Stewart. Ja, gut, lass die typische Synchronstimme, die er hat. Du sagst gerade, in den 60ern wurde das erste Mal synchronisiert. Mhm. Das ist ja erstaunlich, wenn man bedenkt, dass der Film von 1948 ist, ne? Also dass der erst 20 Jahre später auf Deutsch aufgeführt wurde. Fällt mir nicht ganz auf. 20 Jahre später. Ja. Das wäre ja dann 68, so. Der war schon eher. Ja, so, so aber so. Aber in die könnte natürlich an dem Nachkriegsklima gelegen haben. Ja, ja, okay. Ja, da gab es ja viele Filme, welche in Deutschland sehr viel später kamen, vor allem alle Filme aus den 40ern. Ja. Na gut. Ja. Anderes Thema, das ist viel zu weitschweifig. Ja, was kann man über Cocktail für eine Leiche sagen? Also erstmal grob zur Handlung. Zwei Studenten planen, ihren Kommilitonen zu töten. Also sie töten ihn ja. Aber sie haben ihn direkt getötet. Das ist ja die erste Minute quasi. Genau. Und geben danach eine Party, eine Cocktailparty, Cocktailempfang. Ohne Cocktails. Ohne Cocktails. Um halt den Mord perfekt zu machen. Ja, perfekt zu machen, zu feiern. Und alle anwesenden Gäste wissen nichts davon. Und die Leiche wird eben in der Truhe, wo das Buffet darauf angerichtet wird, versteckt. Und bei den Gästen sind sogar die Eltern dabei, von gerade getöteten. Und seine Verlobte war es schon? Verlobte. Und der Ex-Freund der Verlobten, um uns noch einen besonderen Touch zu geben. Ja. Und der ehemalige Lehrer von den drei Studenten, der indirekt auf die Idee gebracht hat. Ja, also ein Philosoph, der anscheinend ein ziemlicher Nietzsche-Fan ist. Mhm. Ja. Und wonach die ihren Mord eben rechtfertigen und ihr ganzes Weltbild modelliert haben. Ja. Vor allem der... Nach dem Übermenschen dann. Brandon heißt der Student, den du jetzt suchst. Genau, der quasi Leopold darstellen soll. Genau. Also das Ganze basiert ja auf der echten Tat von Leopold und Loeb aus den 20er Jahren, die den 14-Jährigen getötet haben, aber nicht genau auf die gleiche Weise. Also nicht, dass sie danach irgendwie einen Cocktailempfang und so weiter gegeben haben. Der wurde ja erstochen und dann haben sie versucht, die Leiche zu verstümmeln. Aber ich glaube, der Leopold hat dann seine Brille am Tatort vergessen und die hatte anscheinend so einen ganz besonderen Mechanismus. Das war ja auch irgendwie so ein teures Ding, weil die waren ja wirklich alle irgendwie so Millionäre oder Millionärssöhne und so weiter. Und da sind sie halt ziemlich schnell drauf gekommen. Also vom perfekten Mord war das relativ weit entfernt, glaube ich. Ja, aber das haben ja auch gestellt und sind dann vor das Gericht gekommen und haben dann in ihr Aussagen gegeben, dass es eben ein Kunstverbrechen war und dass sie für einen höheren Zweck hatten und sich so verwirklichen wollten. Ja. Ja, der eine ist nachher sogar wieder freigekommen und hat relativ lange noch gelebt. Interessant. Ja, das Interessante an dem Film ist ja eigentlich, dass er so szenisch ist. Das wollte ich nicht sagen, aber das war ein sehr interessanter Gedanke. Okay, was wolltest du sagen? Ich wollte eigentlich sagen, dass das ja eigentlich fast schon mehr so eine Edgar Allan Poe-Situation ist, dass du Protagonisten hast, vor allem einen Protagonisten, der ja mehr oder weniger geschnappt werden möchte. Ja. Nicht unbedingt geschnappt werden will, er will entdeckt werden von seinem ehemaligen Lehrer, weil ihn das immer noch so ein Mentor ist und er wollte einfach seine Bestätigung haben. Anerkennung haben für das perfekte Verbrechen. Das ist sein bewusstes Motiv, ja, aber andererseits ist das ein dermaßen selbstzerstörerischer Antrieb, der ihn da leitet. Mhm. Ja. Also ich finde, das erinnert halt total an diese Poe-Geschichte The Imp of the Perverse, wo ja seitenlang quasi auch darüber philosophiert wird, dass der Mensch irgendwie dazu veranlagt ist, wenn er vor einem Abgrund steht, angestrengt darüber nachzudenken, wie es so wäre, da reinzuspringen und nachher fast zwingend davon überzeugt wird, doch wirklich springen zu wollen. Dieser perverse, selbstzerstörerische Impuls einfach. Den hat ja sogar Freud schon aufgegriffen mit dem Todestrieb, welchen er so genannt hatte. Genau, aber ich finde das halt relativ interessant, weil Hitchcock ja auch des Öfteren mal so Gothic-Themen aufgreift, wie in Vertigo zum Beispiel. Aber man merkt ja nur auch, dass du gerade zu Poe forscht. Also das ist ja nur, muss man vielleicht als Randnotiz jetzt mal hier vermerken. Ja, ich beschäftige mich da gerade sehr eingehend mit, aber das ist echt schon irgendwie interessant, vor allem, weil es ja auch am Ende dann diese völlig abgedrehte Farbästhetik plötzlich gibt, wenn die Neonleuchten da anspringen. Ja. Und das ist eigentlich auch so ein typisches Gothic-Motiv, von nachher wirklich alles im dramatischen letzten Akt in die ersten Lichter quasi getaucht wird. Ja. Das ist natürlich auch sehr interessant, dass Cocktail für eine Leiche auch der erste Farbfilm von Alfred Hitchcock war. Also er hat dann direkt mit der Farbe schon gespielt gegen Ende dann. Sich mächtig ausgetobt damit, ja. Würde ich auch so sehen, ja. Ich mag den Film sehr gerne. Ja, ich habe ihn ja schon ziemlich oft gesehen. Einer meiner Lieblings-Hitchcock-Filme. Nee, ich habe den erst zum zweiten Mal jetzt gesehen. So. Also das letzte Mal war vor vielen Jahren. Auf DVD ist zum ersten Mal. Und jetzt im zweite Mal und dann im Kino. Aber er hat ihn nochmal besser gefallen als damals. Und ich finde ihn einfach so von der Aufmachung, dass der eben in so wenig Schnitten gedreht worden ist. Also der Film ist eben nur in 10 Einstellungen inszeniert worden. Und jede Einstellung um die 10 Minuten lang. Und ja. Also was mich noch viel mehr imponiert als das, ist eigentlich die Tatsache, dass es wirklich in so einem begrenzten Raum ist. Also mich fasziniert immer, wenn Filme so ein bisschen den Raum herausnehmen und sich wirklich begrenzen. Die Wände waren völlig verstellbar. Ja klar, du musst mit den Kameras ja da durch. In den überhaupt mit dem Ton ist ja schon ziemlich schwierig gewesen, als sie mit dem Dolly dahergefahren sind, dass das alles so leise ist und man nichts hört davon. Also das war mit die größte Schwierigkeit. Ja. Aber mit dem Schauplatz, da gab es ja ein paar Jahre vorher, hatte Hitchcock das Rettungsboot ja wirklich alles nur auf einem Boot. Genau. Also der Film war ja noch komprimierter und der einzige Unterschied, der ist eben nicht in ein paar Schnitten entstanden, sondern wurde eben sehr viel mit Montage und nochmal gedreht. Ja. Er hatte ja auch mal die glorreiche Idee mit dem Film in der Telefonzelle, die leider nie so verwirklicht wurde. Ja, jetzt ist es nicht auflegen. Ja, genau. Ja, das ist aber ein bisschen anders. Nicht unbedingt die beste. Nein, nicht die beste, aber der schmückt sich natürlich auch. Umsetzung dieser Idee. Hitchcock hätte seine Freude gehabt, was man so oft liest bei irgendwelchen Filmen. Naja. Habt ihr mal das Remake von Rope gesehen? Da gibt es ja mehrere. Nee, habe ich nicht. Keins also gesehen. Also ich kenne nur eins. In den 50ern gab es einen Film. Dann in den 90ern noch und sonst das bekannteste ist, glaube ich, Mord nach Plan. Ja, den meinte ich. Nee, den finde ich nämlich absolut grässlich. Den habe ich im Kino gesehen damals. Mord nach Plan war, so lala. Durchschnittsfilm, nichts Besonderes. Im Grunde ist das ja auch noch wieder ein Film, der auf Leopold und Lopez basiert. Genau, also es ist ja nicht unbedingt ein Remake des Films, weil diese Thematik wurde eben mehrmals verfilmt. Cocktail von der Leiche war einer der ersten. Ja, es gibt auch viele Filme, die das auch so ein bisschen latent mitschleifen, diese Idee des perfekten Mordes. Oder auch der Verbrechen als Kunstform. Da gibt es ja dann noch Clockwork Orange, wo Alex das dann auch als eine Art Kunst dann betrachtet. Da gibt es auch viele Interpretationen. Ja, aber das natürlich auch sehr satirisch ist. Ne? Ja, morbide ist ja Cocktail für eine Leiche auch. Und anders. Anders. Anders. Deutlich subtiler dann noch. Es gibt ja auch viele Filme, so wie die ganzen Woody Allen-Filme, die sich dann auch also an ähnlichen Motiven abarbeiten, so wie Matchpoint und so. Aber da spielt dann ja auch viel hier Schuld und Sühne rein. Und genau. Bei diesem Film ist eigentlich mehr wirklich die Suspense, dass man eben werden die jetzt entdeckt. Also da gibt es eine lange Szene, wo man denkt, jetzt gleich erfährt man es und die ganzen Charaktere sind eigentlich nur noch im Hintergrund und man sieht da die ganze Zeit nur die Truhe, wie die langsam abgedeckt wird und wie die gleich geöffnet, ja oder nein. Und das ist dieser typische Suspense von Alfred Hitchcock. Und Ich finde halt, obwohl die natürlich ein bisschen wegfällt, man den Film schon so oft gesehen hat oder wieder sieht, ist es halt trotzdem immer noch ein toller Trip. Also ich finde einfach als Dialogfilm ist er auch einfach so dynamisch gestaltet, dass es niemals langweilig wird. Ja, der ist ziemlich raffiniert auch, beschnitten kann man ja nicht sagen, aber raffiniert angeordnet, weil allein mögliche Kamerafahrten wurde ja genau vorher von Alfred Hitchcock so festgelegt, wo er zoomen will etc. Sonst macht man das ja eigentlich in der Montage, damit man den Fokus auf irgendwas setzt, aber das hat er ja schon während der Dreharbeiten dann alles genau vorher geplant. Das ist auch ein Unterschied zu einem früheren Film, wo er das eben nicht so genau geplant hat, wo es dann wirklich so wie ein Theaterstück wirkt und total billig in dieser Hinsicht. Also einfach nur wie ein verfilmtes Theaterstück, was keine Akzente setzen kann, sondern es ist einfach eine Laberfilm oder Dialogfilm dann geworden, also bei früheren Verfilmungen. Die Schauspieler sind eben auch sehr magnetisch, also vor allem der Farley Granger und der Philipp spielt das Name John Dell. Genau, John Dell, der so total nach Franz Kafka aussieht. Wobei von beiden hat man nicht mehr viel danach gehört. Also. Aber Farley Granger hat echt viel gemacht danach. Ich glaube, beide haben nochmal mit Hitchcock gearbeitet später, aber Karriere. Nur in kleinen Rollen. Ansonsten James Stewart kann ich dabei zuhören, wie er ein Telefonbuch liest, vor allem im Original. Wobei ich die deutsche Stimme auch ziemlich gut finde. Das ist eine gute Stimme. Ich identifiziere ihn damit überhaupt nicht, weil ich ihn fast nur im Original kenne. Aber ja, so gibt es natürlich. Manche Schauspieler hat man eben mehr im Original. Mhm. Ich kenne zum Beispiel Cary Grant fast nur im Original, welcher übrigens auch eigentlich für den Film geplant war, dass er mitspielt. Einer der Studenten. Er wäre zu alt, ne? Er wird Grant dafür in dem Film genannt. Ja, er wird in dem Film genannt. Deswegen bin ich gesprochen. Aber er fühlte sich zu alt und der andere Part von dem anderen Studenten sollte dann von Montgomery Cliff dargestellt werden. Aber der hat auch abgelehnt, weil wegen der Homosexualität und weil die beiden Studenten sind ja auch leicht danach schon latent schwingt das mit, ja. Das ist interessant, dass die beiden zusammen ein Apartment haben und wie die sich zusammen geben. Haben sie ja nicht. Der eine wohnt ja nur da. Ja, okay, aber es sieht der so aus, als... Der andere hat nur auch einen Schlüssel. Zufällig. Das soll im Theaterstück auch noch stärker rausgekommen sein, ne? Interessanterweise sind ja die beiden Schauspieler auch wirklich schwul gewesen. Beide? Ja, habe ich zumindest gelesen. Ob das nun wirklich war, ist er dahingestellt, aber auf jeden Fall war Montgomery Clift ja schwul. Ja, das genau. Natürlich interessant ist. Da. Deswegen hat er ja abgelehnt, weil er eben nicht damit nicht weiter Verbindung gebracht werden wollte. Es waren andere Zeiten. Ja, es waren andere Zeiten. Wobei heute ist es ja immer noch nicht. Wobei es halt schon erstaunlich ist, dass das im Film trotzdem noch so offen gehandhabt wird. Ja. In den 40ern, während des Hays Codes, ist das schon. Da war Hitchcock ja sowieso immer sehr. Ja, man musste aber schon aufpassen, was man da macht. Also es ist schon. Das war bei der unsichtbare Dritte, war es die, als sie beiden den Beischlag vollzogen haben und man durfte es natürlich nicht sehen. Da ist er natürlich durch den Tunnel gefahren. Also das waren so Bilder, welche er dafür verwendet hat. Das war künstlerisch, das macht man heutzutage nicht. Heute zeigt man es einfach. Das ist eigentlich natürlich auch ein Gedanke. Das ist eben sehr metaphorisch, aber in Rope gibt es eben schon sehr viele Szenen, wo die beiden wirklich im Clinch liegen, wie so ein streitendes Ehepaar. Ja, das stimmt. Ja, gut. Was gibt es noch zu sagen? Also ohne Ende natürlich. Ja, den Film kann man von so vielen Seiten eigentlich analysieren. Eigentlich nur interessant wirklich, dass es wie ein Theaterstück ist und dass Hitchcock sonst eigentlich immer das Visuelle sonst so überbetont hat. Und bei diesem Film ist man natürlich eingeschränkt. Ja, und er hält sich sehr ans Theater. Ne? Also man hat ja das Gefühl, auch quasi einem Theaterstück zu folgen, finde ich immer wieder. Eigentlich sollte der Film sich ja emanzipieren vom Theater. Ja. Und durch so welche Verfilmungen ist das eigentlich rückläufig. Also nicht rückläufig, würde ich nicht unbedingt sagen, aber es bietet sich wieder dem Theater an. Mhm. Und Hitchcock sagt das ja auch, dass es ein ganz komischer Versuch war. Er sieht den Film selbst überhaupt nicht positiv. Er ist also selbst. Hat Hitchcock zu irgendeinem Film, den er gemacht hat, hinterher noch gesagt, dass er ihn gut fand? Shadow of a Doubt. Okay. Das war sein erklärter Lieblingsfilm. Einer von 50. Ne? Und The Lodger auch, also der dritte Film von ihm. Okay. Das ist für mich auch eines seiner Meisterwerke und danach kam er lange Zeit nicht mehr daran. Habe ich ja noch nicht gesehen, aber er war ja auch von Dial M für Mörder nicht so begeistert. Ne? Der ist ja auch sehr theatralisch. Ich lese immer nur wieder, dass er Filme irgendwie nicht mehr mochte. Aber das im Nachhinein. Sind meistens Perfektionisten. Kubrick war auch immer mit seinen Filmen unzufrieden. Ja. Hitchcock war ja nach eigener Aussage auch immer schon gelangweilt, wenn es ans Drehen ging, wenn er den ganzen Film schon gedreht hat in seinem Kopf. Ja, ja. Es war eine merkwürdige Persönlichkeit in dieser Hinsicht. Ja, das glaube ich. Eine einzigartige. Nicht nur in dieser Hinsicht, aber okay. Ja, wenn wir mit Rob durch sind, würde ich sagen, wir gehen rüber zur nächsten Geschichte. Zu La Jetée. Was wir nämlich heute gesehen haben, vor einer Stunde. Einigen Stunden. Ja, vielleicht Zweifel. Heute war ja Double Feature sozusagen. Sehr ungewöhnliches Double Feature, müsste man vielleicht sagen. Ja, weil die auch nichts miteinander zu tun hat. Beide kommen aus Frankreich. Ja. Und haben französische Titel, also ich sehe einen klaren Zusammenhang. Okay, fangen wir mit La Jetée an. Mhm. Interessant, ich habe ihn zum ersten Mal gesehen. Ich kannte nur 12 Monkeys, welcher eben inspiriert worden ist von diesem Kurzfilm. Inspiriert ist. fangen wir. Ja. Sehr gutmütig. Eine 1:1 Kopie? Nein. Naja, das stimmt ja nur auch nicht. Kann man nicht sagen, allein 12 Monkeys ist ja länger. Ja, war ein Vielfaches. Und hat mehr Figuren. Genau, wie Brad Pitt. Und bewegte Bilder. Und bewegte Bilder, genau. Ja, also vielleicht sollten wir zu La Jetée wieder kurz was sagen. Also La Jetée ist von 1962, ein französischer Kurzfilm. Experimentalfilm. Könnte man auch so sagen, ja. Es ist halt mit Voice-Over überlegte Aneinanderreihung von Stills. Mhm. Ja. Trotzdem. Also im Grunde eine Art Foto. Roman. Ja. Es ist ja auch die Verfilmung eines Fotoromans. Ich finde ihn sehr spannend. Ich finde die Ästhetik des Films war unglaublich intensiv. Mhm. Und bei diesem Film hatte ich eigentlich eher die Probleme mit den Untertiteln, weil der Film war eben auf Französisch, Originalton und englische Untertitel. Und wenn man beide Sprachen mäßig gut spricht, dann mischt sich das total. Das total. Wenn ich englische Filme mit englischen Untertiteln gucke, dann geht es gerade, weil man hat ja beides, die kann man verbinden. Wenn es der deutsche Untertitel ist, den liest man ja so wie. Ne, den nimmt man ja schon fast irgendwie unterbewusst wahr. Genau. Aber wenn es dann zwei Fremdsprachen sind, das war nicht schön. Aber die Ästhetik des Films war trotzdem überall jeden Zweifel erhaben. Klar. So diese Schwarz-Weiß-Bilder, dieses Klaustrophobische. Ja, das hat eine unglaubliche Intensität. Also da nehmen sich auch viele Filme immer noch daran, also werden immer noch von diesem Stil inspiriert. Mhm. Nicht nur Filme, Videospiele ja auch. Die gehen ja immer zurück in die 60er oder noch weiter, 20er in den Schwarz-Weiß. Diese Zukunftsvision ist halt auch kaum gealtert, also einfach wegen der Zurückhaltung, in der er sich da geübt hat. Ja. Man sieht Städte in Trümmern, nehme an, dass das Fotos aus dem Zweiten Weltkrieg sind. Ich glaube auch. Also einige Fotos können nicht aus dem Zweiten Weltkrieg gewesen sein, weil das tatsächlich auf Paris gemünzt war. Also das eine war ja der Arc de Triomphe, der war ja nicht kaputt. Also es müssten irgendwelche Montagen sein. Oder Fotomanipulation. Aber ich glaube, dass einige andere Bilder waren von Dresden und so, ja. Also generell einfach eine ziemlich krasse Vermischung von verschiedenen Materialien. Ja, ja. und ziemlich große Zurückhaltung. Also es gibt ein paar etwas futuristisch anmutende Instrumente und Brillen und so, ja, aber größtenteils verhält sich das so im Bereich des Glaubwürdigen. Ne? Naja, außer dass die den, wie sagt man, den Probanden in einer Hängematte aufbewahren, das fand ich irgendwie merkwürdig. Ja, und wenn er in die ganz entlegene Zukunft reist, da geht es so ein bisschen in Richtung Doctor Who oder Star Trek, finde ich, mit diesen komischen... Mit diesen Nasenklammern, die sie ja haben und so. Ja, ist außer als hätten sie Wäscheklammern auf der Nase. Ne? Stimmt. Ja. Also dagegen sehen... Die Klingonen fast normal aus. Ja, oder die Villains bei Superman 2. Ja. So schlimm fand ich das jetzt. Naja, okay. Komm, ja, das ist zu übertrieben. Wirf dich auch nicht raus, aber es fällt einfach ein bisschen auf, weil der Rest des Films wirklich in diesen kontrastreichen Realismus getaucht ist. Ja. Und ich finde es halt auch wirklich interessant, dass man nicht klar sagen kann, ob das einfach so eine Art assoziativer Traum ist, von Drogen induziert, oder ob er wirklich durch die Zeit reist. Ja. Auf jeden Fall ein Film, welchen man sich auch mehrmals angucken kann. Ja. Also, will ich bestimmt nicht, dass wir zum letzten Mal gesehen haben. Also lohnt sich. Lohnt sich wirklich. Ja. Zur Anschaffung empfohlen. Gut. Kommen wir zum nächsten Film, welcher sehr kontrastreich ist. Le Bal. Le Bal, völlig anderes Genre. Ein Tanzfilm. Ein unkonventioneller Tanzfilm. Nicht so wie die heutigen Tanzfilme. Kein Dialog, kein einziges Wort, bis auf Songs. Songs, welche gespielt werden. Und ich finde ihn auch sehr gelungen zum Abschluss unserer Zeitreihe. Na, also es war ja tatsächlich der letzte reguläre Film, den wir zeigen. Oder gezeigt haben jetzt ja schon. Und da schlägt so ein bisschen atmosphärisch, thematisch und inhaltlich irgendwie so eine Brücke. Einerseits ist natürlich Rhythmus an sich schon irgendwie so zeitgebunden und Tanzen ist auch so eine... Die Körpersprache im Allgemeinen. Klar. Das konnte man auch in dem Film ganz toll beobachten. Also wieder sollten wir vielleicht kurz den Film nochmal kurz zusammenfassen. Also wir sehen einen Ballsaal und wir begleiten diesen Ballsaal quasi durch die Jahrzehnte. Also es fängt 1936 an und endet dann 1983. Und die Charaktere bleiben in den einzelnen Folgen immer die gleichen, welche sich natürlich optisch verändern. Ja, die Schauspieler sind immer die gleichen. Schauspieler sind die gleichen. Es sind unterschiedliche Charaktere, aber Ähnlichkeiten gibt es trotzdem zwischen den Charakteren. Ja, auf jeden Fall. Man könnte auch so weit interpretieren, dass man sagt, dass die alle bestimmte Wesenszüge charakterisieren, die in bestimmten Zeiten mehr oder weniger Prestige und damit Einfluss hatten auf die Handlung. Ich glaube, da gibt es eigentlich ziemlich viel zu interpretieren und ich glaube, das kann man nach einer Sicht zusammenfassen. Können wir jetzt alles. Ich würde aber auf jeden Fall sagen, dass der Film auch sehr mit seinen Wiederholungen spielt, also mit der Wiederholung von Charakteren in ähnlichen Situationen und so weiter. Also ich würde es auch ganz gerne so als eine Form von Bewegungen formulieren, die sich durch den Film ziehen, wie die Tanzpartner sich eben auch den ganzen Film lang bewegen. Du hast doch bei Zurück in die Zukunft den Ausdruck geprägt, die Zeit ist ein Dorf. Das ist ja hier wieder. Richtig. Ganz deutlich. Ja, und das ist einfach ein herrlich unterhaltsamer Film, finde ich. Ja, also. So wie viel Witz und Humor allein durch Körpersprache entstehen kann. Da ist ja wirklich viel Spaß drin. Also auch dadurch, dass vieles ja überzeichnet ist einfach. Ja. Der Film kommt eben auch wunderbar damit durch, wenn man auf diese kleinen Details achtet, weil er nicht gesprochen wird. Das heißt, man achtet nur auf die Körper und auf die subtilen Gesten auch, die teilweise da sonst vielleicht völlig untergegangen wären, wenn man so einen Dialogfilm hatte, einen nur zugleistert. Ja. Und hier sticht es eben wirklich. Weil hier der Dialog ja auch nicht hilfreich gewesen wäre. Also das war ja kein stringentes Narrativ. Der hätte auch abgelenkt. Ja. Natürlich in seiner sehr nostalgischen Darstellung von Zeitgeschichte ist der Film wesentlich schöner und ehrlicher als sowas wie, habt ihr Across the Universe gesehen zufällig? Nee, habe ich nicht. Der ja wirklich alles bunt zubuttert und im Grunde da so eine Art Revue draus macht. Ja, das war, aber es ist ein Musical, es ist ein Unterschied, das ist ja... Ich finde aber schon, dass der Film was sehr Ähnliches macht in seiner collagenhaften Darstellung von Zeitgeschichte. Das machen aber viele Filme, welche über verschiedene Jahrzehnte dauern, dass sie manche Jahrzehnte überbetonen. Dass die 70er mit den typischen Melodien verbunden werden oder mit den typischen Farben. Am besten noch einen LSD-Trip einbauen, wie bei A Course of the Universe. Hier waren übrigens 70er nicht vertreten. Mhm. Also, doch. Nee, das war das. Das war 60er, ja, okay. Studentenrevolte. Aber es fing an mit den 70ern, die haben die 70er-Jahre Tanzschritte dann schon. Ja, so die haben wir in den 83 ist ja auch noch so ein bisschen so. Ist die späten 70er fast. Aber Le Bal führt eben Charaktere ein und setzt die in stereotype Rollen. Aber die behalten immer gewisse Manierismen und diese Bewegungen ziehen sich praktisch auch thematisch durch den Film. Ich finde Le Bal halt schon ziemlich außergewöhnlich in dieser Hinsicht, dass der halt aber nicht... Für mich kann man die Filme gar nicht miteinander vergleichen. Das ist ja eine gute Vergleichsmöglichkeit. Aber nur weil der über mehrere Jahrzehnte ging. Da gibt's also man könnte Le Bal auch grob als Musical bezeichnen, wenn man wollte. Sehe ich eher als ein modernes Musical, was in Richtung Musikvideoclip geht. Und dieser Film ist ja weit davon entfernt, ein Musikvideoclip zu sein. Zum Beispiel jetzt von der Ästhetik allein. Ja. Also der Across the Universe geht da ganz eigene Wege, welcher sich ein bisschen vom Filmischen sogar abhebt in dieser Hinsicht und sich mehr dieser Ästhetik eines Videoclips bedient. Und Le Bal ist eher Experimentalfilm, welcher aber nicht so, kein nur reines Arthouse-Kino anspricht, weil der eben sehr unterhaltsam ist. Und er ist spaßig. Sehr spaßig, ja, auch wenn da keiner Dialoge sitzt. Ja, eigentlich wollte ich das mit Russian Ark vergleichen, weil wir da jetzt ja auch drüber auch geredet haben. Auch durch die Zeit gegangen sind, genau. Dass da Zeitgeschichte auf sehr unterschiedliche Art und Weise dargestellt wird. Ja, weil der ja einen ganz anderen Weg gegangen ist. Also ja, ein Film ohne Schnitte, ein Film ohne Dialoge, das sind auf jeden Fall zwei sehr experimentelle Filme in dieser Art, allein von der Inszenierung her jetzt noch gesehen. Aber um jetzt den Zeitaspekt zu bemühen, also Le Bal ist ja chronologisch vorgegangen. Also wir haben zwar am Anfang einmal die 80er als Einführung, damit die Leute, die den sehen, vom Zeitgeschehen her darauf blicken. Sonst gehen wir ja aber chronologisch durch, 36, 40, 44, keine Ahnung, in den 50ern, in den 60ern. Und dann wieder in den 80ern. Und Russian Ark ist ja völlig durcheinander, vor, zurück. Aber es gab dennoch, bei beiden Filmen hatten gemeinsam, dass sie die Zeitgeschichte nicht immer so hau drauf gezeigt haben, sondern teilweise subtil. Also bei Russian Ark war es eben der Sargbauer, welcher den Zweiten Weltkrieg. Wobei das hier nun wirklich, also wir haben hier einen direkten Bombenangriff drin. Ja, okay, wir stimmt. So subtil ist das. Wir haben nicht. Einmal ganz am Anfang, dass der verbrannte französische Offizier reinkommen. Aber es bleibt alles am gleichen Ort dennoch. Ja, das stimmt. Also das ist auch so eine. Es zeigt beide Filme sind an ihrem. Ja, das zeigt bei beides zeigt eine Konstante, die Konstante des Ortes. Genau. Und dass letztendlich der Ort alles überdauert so. Wohingegen bei Across the Universe oder mir fällt ja noch ein anderes Beispiel ein jetzt. Lässt es nicht sein. Nein, aber es ist auf jeden Fall interessant, dass diese Filme ja oftmals einfach von der Zeit ausgehen und sich auch quasi so aufdröseln. Und diese Filme halt beim Ort bleiben, wie ihr schon gerade richtig gesagt habt. Ja. Was die interessanterweise jetzt, obwohl unsere Reihe Zeit ist, in dieser Hinsicht aus diesem groben Zusammenhang der Zeitgeschichtsaufbereitung so raushebt. Ja, und Ort als zentrales Thema könnte man vielleicht mal eine Reihe zu machen. Zeit und Ort gehört ja auch zusammen. Das ist ja wie... Ne? Natürlich, das ist ziemlich untrennbar. Das ist interessant, das sind ja dass die wir auch in diesem Zeit... Also das ist ja irgendwie nicht, das ist ja nicht so Ort und Zeit, sondern es ist ja Ort und Zeit. Ja, das ist ein Problem, das wir ja auch schon bei der Konzeption der Reihe irgendwie sofort hatten. Und auch das Zeitraumseminar, das es in diesem Semester hier an der Uni gab, da stand das auch sofort im Raum, also der Raum. In der Zeit auch wahrscheinlich. Okay. Aber jetzt abschließend noch zu Le Bal. Also ich weiß nicht, wie es euch ergangen ist, aber da der Film eben aus den 80ern kommt, habe ich mich gefragt, wie der Film weiter spinnen würde. Also wie würden die 90er Jahre dargestellt werden oder die aktuelle Zeit. Also ich finde das eigentlich ziemlich interessant, vor allem weil ich die 80er nicht miterlebt habe und die Zeit natürlich davor auch nicht. Klar. Würde ich natürlich dann als einer meiner Generation natürlich auch sehen, wie heute die Generation abgebildet wird. Da könnte man dann auch vergleichen, wie authentisch das andere abgebildet worden ist. Ja. Weil wir kennen das ja nur durch Videomaterial. Ja, ist ein interessanter... Und das ist natürlich auch schon sehr, wie gesagt, durch Nostalgie und durch Fotografien und so weiter gezeichnet. Also er ist ja ziemlich coolerweise auch mit verschiedenen Farbschemata fortgeschritten. Ja. In den 40er. Also zwischenzeitlich dachte ich, das lag keine Kopie, aber dann dachte ich, nee, das ist vom Film schon. Was ich ja witzig fand, ist, dass eine Figur ja tatsächlich sich durchgezogen hat. Es ist ja eine Figur, die ja immer der gleiche war und auch gealtert ist mit der Zeit. Alle anderen sind in der Zeit gegangen, aber der Barmann war ja immer der gleiche Barmann. Klar. Der war einfach immer da. Stimmt, ja. Und hat das alles so mitgekriegt. Also der hat das gleiche. Der hat quasi konstant. Genau, der hat das gleiche erlebt quasi wie der Zuschauer. Der Barmann. Vor allem, wie er da so längst schlawenzelt ist, als er seinen Drink gebracht hat, ganz am Anfang. Ja, das kommt jetzt nicht so gut über den Podcast. Das ist mehr so ein visueller Witz, aber also es ist witzig. Für alle, die es jetzt nicht sehen können, es ist witzig. Kommen wir zum nächsten Spaß. Zum nächsten Spaß. Nämlich zu einer neuen Rubrik. Haben tatsächlich unseren ersten Leserbrief. Wait a minute, Mr. Postman. Hey, Mr. Postman. Sollen wir das schneiden? Euer Einsatz. Schneiden oder? Wir haben Post. Sie haben Post. Also. Wir haben einen Leserbrief bekommen. den wir jetzt vorlesen. Also, hallo Alex und Fleming. Mir haben eure ersten beiden Folgen gut gefallen. Besonders interessant fand ich eure Diskussion über Untertitel und wie diese das Seherlebnis verändern. Würdet ihr sagen, dass die Untertitel eine ähnliche Wirkung haben wie die Verfremdungseffekte im epischen Theater? Auch diese Verfremdungseffekte sollen ja bewirken, dass sich der Zuschauer nicht in das Geschehen auf der Bühne einfühlt, sondern sich stets bewusst ist, das Theater zu sehen und so kritische Distanz bewahrt. Erstmal, ich würde sagen, erstmal den Punkt können wir erstmal jetzt besprechen und dann weitergehen. Mhm. Ja, das finden wir einen spannenden Aspekt. Also ich finde es einen spannenden Aspekt. Ne? Weil den Effekt hat es auf jeden Fall, das habe ich mir schon öfters gedacht, wenn ich englische Filme gucke, gucke ich die meisten mit Untertiteln und vor allem, wenn manche DVDs nur mit Hörgeschichten und Titeln haben, was furchtbar ist, weil dann ist das ja wirklich wie im epischen Theater, man hat die Anweisung oder es kommt gleich ein Huster oder sonst was oder eine Klingel und meistens sieht man es ja, bevor es kommt. Also es verfremdet auf jeden Fall. Das können wir schon sagen. Kennt ihr eigentlich diese ganz speziellen Untertitel für Hörgeschädigte, die immer bei den Köpfen der Charaktere landen? Ja. Die sind echt bescheuert. Der ultimative Verfremdungseffekt. Das ist oberbescheuert. Aber einen entscheidenden Unterschied zum Verfremdungsaspekt müssen wir ja schon nennen, nämlich dass Verfremdungsaspekte ja verfremden sollen und die Untertitel einfach irgendwie, weil sie da sind, verfremden. Die haben ja eigentlich einen anderen Zweck, nämlich den Film für nicht sprachkundige oder Hörgeschädigte verständlich zu machen. Es sei denn, es gibt Filme, welche durchaus dann Untertitel verwenden, also ein Film, welcher in Englisch gedreht ist und Darsteller hat, welche dann Französisch sprechen, welches so intendiert ist. Und manche Filme machen ja auch Spaß mit Untertiteln. Ich denke da an Austin Powers, welcher die Untertitel dann getauscht hat. Also das ist deutliche Witze mit Untertiteln. Ja, okay, das stimmt. Das ist dann manchmal gewollt, aber bei den meisten Filmen, wenn man einfach englische Filme auf Englisch guckt mit deutschen Untertiteln auf DVD, dann ist das nicht gewollt. Nee, trotzdem verfremdet es dann das Seherlebnis. Überraschenderweise bekommen DVD-Firmen das ja auch manchmal gar nicht hin, wenn Untertitel wirklich gewollt an ihrem Ort sind. Zum Beispiel bei der DVD von Man on Fire von Tony Scott, der ja auch Untertitel wirklich extra für den Film konzipiert hat, sind diese gar nicht vorhanden auf der Kopie. Schlecht, ganz schlecht. Ja, die werden nur wirklich als ganz gewöhnliche Untertitel dann eingeblendet. Ja, was quasi einen gewollten Verfremdungseffekt in diesem Fall ausschaltet. Ja, ist Murks. Ja, sollen wir weitermachen mit der Mail? Könntet ihr einige Fachwörter noch etwas näher erklären, damit auch Leute wie ich folgen können, die sich nicht so gut mit der Materie auskennen? Was zum Beispiel ist ein Film noir? Film noir ist ein Begriff. Genre nicht unbedingt. Ja, da fängt es schon wieder an. Es ist mehr eine Verlegenheit, um eine Phänotypie zu beschreiben. Ne? Sehr gut. Ja? Tolles Wort. Ja. Also, großartiges Wort. Ja, also das im Wortschatz aufgenommen. Bezeichnet ein Sammelsurium von Filmen, die ja auf eine bestimmte Weise funktionieren. Man müsste sagen, es ist ein französischer Begriff aus den 60er oder 50er Jahren, kann ich jetzt nicht genau sagen, also 50er Jahren wahrscheinlich, der halt Filme grob zusammenfasst unter diesem Film noir, also schwarzer Filmbegriff. In Deutschland wurde das noch als schwarze Serie dann mal irgendwann zusammengefasst. Was man tatsächlich fast wörtlich nehmen kann, denn sie sind ja sehr dunkel. Das ist ja ihr erstes, wichtigstes Kriterium. Und sie behandeln dunkle Themen. Ja. Die klassischen Noir-Filme sind meistens ausgeleuchtet in diesem Low-Key-Verfahren. Das heißt, nur eine Lichtquelle mit Hintergrundbeleuchtung normalerweise. Mhm. Also sehr viel Schwarz in dem Bild, sehr hoher Kontrast. Sind ja also als Schwarz-Weiß-Filme natürlich, muss man dazu nochmal sagen. Also dass da wenig Licht ist, heißt, dass viel schwarz ist. Die klassische Serie aus dem klassischen, also von Anfang der 40er bis Ende der 50er ist quasi der klassische Noir-Kanon, müsste man sagen. Aber es gibt eben auch Neo-Noir-Filme, die sich bis heute... Also das ist kein klar definierter Begriff. Nee, ist eben auch genreübergreifend. Also Filme, die so klassische Noir-Filme sind, wie so Raymond Chandler-Verfilmungen, The Big Sleep zum Beispiel, oder wir hatten ja Out of the Past gezeigt zum Beispiel, auch so ein ganz klassischer Noir-Film. Aber eben auch Dramen wie Sunset Boulevard werden da drunter gefasst. Citizen Kane wird auch manchmal so ein bisschen, zumindest als einer der Haupteinflüsse gemunkelt. Mhm. Sogar so ein Film, um mal bei Billy Wilder zu bleiben, wie Some Like It Hot, hat gewisse Noir-Elemente, die sich ein bisschen da durchziehen. Wir hatten auch vor einem Semester einen Noir-Film von Billy Wilder. Double Indemnity, genau. Was auch einer der ersten und einer der berühmtesten ist. Ja, ne? Frau ohne Gewissen, ist der deutsche Titel dazu. Ja, also könnte vielleicht noch sagen, halt durch die amerikanische Nachkriegsgesellschaft halt extrem beeinflusst, moralisch höchst ambivalente Protagonisten. Der Begriff der femme fatale hat sich natürlich da etabliert. Ist kein Muss, aber halt sehr oft vorzufinden. Und oft halt auch noch so als oft in der Rückblende erzählt. Ist auch ein häufiges Mittel im Film Noir. Und eben die dunklen Seiten der Menschen, der Protagonisten und der Stadt vor allem auch. Der Stadt. Die Underbelly praktisch. Und was wir eben auch bei Hitchcock hatten, was eigentlich durch den Film Noir so begonnen wurde, war eben mit der Erfindung dieses amerikanischen Hays Production Codes, der sehr viel aushebelte, was man vorher noch so frei sagen durfte, haben die Noir-Filme eben Mittel und Wege gefunden, so anrüchige und nichts fragen, nichts sagen. Genau, anrüchige Themen auf ihre Weise metaphorisch und unter der Oberfläche zu behandeln. Ja. Genau. Aber wir werden uns, um diesen Kritikpunkt dieser Mail auch nochmal aufzunehmen, wir werden uns darum bemühen, Fachwörter zu erklären, wenn wir sie nutzen. Danke, Jana, für den Brief. Wir freuen uns immer über Post, über Voicemails, E-Mails. Könnt ihr uns schicken an blickkontakt.pb@live.de. Ich wiederhole es wie immer nochmal, blickkontakt.pb@live.de. Ne, wir freuen uns über alles. Das war ja schon hier super klasse und super ausführlich. Gut. Vielleicht sollten wir noch ein bisschen Ausblick geben auf... Ja, normalerweise geben wir ja immer noch Ausblick auf das, was uns in den nächsten Wochen erwartet. Das ist diesmal ja schon schwierig. Aber es erwartet uns immerhin noch ein großes Event. Ein großes Event hier in Paderborn. Also, wenn es irgendwie geht, sollte sich jeder unserer Hörer überlegen, ob er nicht nächsten Dienstag, also am 3. Juli, hierher nach Paderborn kommt, zur großen 8. Studi-Film nach Paderborn. Das ist unser heimisches Filmfestival hier in Paderborn. Der große Abschluss. Genau, der große Abschluss unserer Reihe auch dieses Mal. Da werden, für alle, die es nicht wissen, das wissen ja wahrscheinlich nur Paderborner, da werden Filme von Studierende für Studierende gezeigt. Und es ist natürlich, besteht die Möglichkeit, was heißt natürlich, es besteht zusätzlich die Möglichkeit für alle Zuschauer im Saal am Zuschauerpreis mitzuvoten und den Lieblingsfilm zu prämieren. Man muss aber zu sagen, auch Nichtstudierende sind herzlich eingeladen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das klang eben gerade okay, so, als wären nur Studierende eingeladen. Nein, sind nicht nur alle sind eingeladen. Junge Leute, alle sind eingeladen. Wir haben 40 plus Leute, wir haben sich auch, die neuen Filme angucken. So ist es nicht. Das lohnt sich für jeden, ist für jeden was dabei. Also ich habe die Filme schon gesehen, die wir nächste Woche sehen. Klasse. Da sind sehr viele interessante Filme, weil viele verschiedene Genres sich abbilden. Ja, und auch handwerklich toll und inhaltlich toll und thematisch experimentell. Toll. Experimentell. Also alles, das deckt alles ab. Nur zu empfehlen. Ich moderiere das übrigens auch, also das ist wirklich... Wenn ihr Fleming mal live sehen wollt, das ist die Gelegenheit. Jetzt haben wir gerade die drei Zuschauer verloren. Oh nein, ich moderiere das nicht alleine. Ist okay, ich moderiere das nicht alleine. Hat auch mal eine nette weibliche Begleitung. Ja, genau. Die meistens redet. In der Moderation. Ja, meistens. Ja. Ja. Gut, das ist aber leider schon wieder vorbei. Dann ist dieses Semester rum, dann ist unsere Reihe Zeit ohne Ende rum. Das heißt aber nicht, dass es das Ende des Podcasts ist. Auf keinen Fall. Denn für uns geht es weiter. Wir können noch nicht ganz versprechen, wie regelmäßig das wird, aber es wird auf jeden Fall Folgen geben, außerhalb des Programmes. Auch in der vorlesungsfreien Zeit. Wir werden auf jeden Fall nächste Woche... Und auch übernächste Woche, hoffentlich, nochmal für euch da sein. Und danach werden wir dann unregelmäßig die vorlesungsfreie Zeit überbrücken. Und werden spannende Themen unabhängig vom Programm. Unter anderem haben wir schon eine Rückmeldung, die sehr daran interessiert wäre, dass wir unser Literaturthema nochmal ab. Wir könnten auch gleichzeitig auch... Naja, das könnten wir... Du hast es gesagt. Was könnten wir tun? Nee, über neue Filme im nächsten Programm. Über das neue Programm könnten wir möglicherweise ein paar... Ja, wenn, also das ist eine gute Idee. Wir können mal auffordern, auch wenn ihr Ideen habt für ein Programm, das wir im nächsten Semester spielen können, zu einem bestimmten Thema. Wenn ihr einen Themenvorschlag habt, gerne auch an uns schicken, blickkontakt.bw@live.de. Ansonsten gerne auch Einzelfilme, die ihr gerne mal im Kino sehen würdet. Ja. Vor allem Sachen, die halt ein bisschen älter sind oder so obskur, dass die hier in Paderborn nicht liefen. Oder einfach sehenswert. Also alles, was ihr persönlich gerne mal auf der Leinwand sehen würdet, her mit Vorschlägen, da ergibt sich bestimmt eventuell... Also alle Ideen an uns. Uns könnt ihr neben unserer E-Mail-Adresse auch auf Facebook finden, auf Twitter, auf unserer Homepage natürlich. Auf StudiVZ. Auf StudiVZ, das ist natürlich die wichtigste Adresse, die ihr euch merken müsst. Auf jeden Fall, bevor die Seite eingestampft wird. Auch über mein VZ übrigens zu erreichen, meine ich. Ja, das hängt ja zusammen. Ja, übrigens, Überleitung fangen wir wie immer mit Ja, weil ihr es noch nicht wisst. Ja, nein. Okay. Doch, ich glaube nämlich, leider sind wir jetzt schon wieder am Ende dieser Folge. Wir hören uns nächste Woche wieder. Mhm. Und ich denke, bis dahin bleibt uns nichts anderes übrig, als euch eine schöne Woche zu wünschen. Seht ein paar schöne Filme und wir sehen uns. Wir hören uns. Bis dann. Vielleicht sehen wir uns auch, aber auf jeden Fall hören wir uns. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Bye.